In der Jugend unseres Herzens, in der Einsamkeit unserer Seele, fanden wir uns in einer sehr großen Stadt, die geheimnisvoll und drohend und verlockend war, wie Bagdad und Basra. Die Lockungen und die Drohungen waren seltsam vermischt. Uns war unheimlich zu Herzen und sehnsüchtig. Uns grauste vor innerer Einsamkeit, vor Verlorenheit. Und doch trieb ein Mut und ein Verlangen uns vorwärts und trieb uns einen labyrinthischen Weg. Immer zwischen Möglichkeiten, Reichtümern, Düften, halb verhüllten Mienen, halb offenen Türen, kupplerischen und bösen Blicken, in dem ungeheuren Bazar, der uns umgab. Wie glichen wir diesen weit von der Heimat verirrten Prinzen, diesen Kaufmannssöhnen, deren Vater gestorben ist und die sich den Verführungen des Lebens preisgeben? Wie meinten wir ihnen zu gleichen? Hugo von Hofmannsthal. So ist dies ein Land des Traumes und der Einbildung. Auch die Stadt, gleich ihren Bewohnerinnen, enthüllt nur allmählich ihre beschatteten Hintergründe, ihr bezauberndes Innere. Am Abend meiner Ankunft in Kairo war ich zu Tode betrübt, ganz entmutigt. Einige Stunden eines Ausritts auf dem Esel, in Gesellschaft eines Dragoman, brachten mich zu der Überzeugung, dass ich hier die zwei trostlosesten Monate meines Lebens verbringen würde. Wie, dachte ich. Dies ist eine Stadt aus den 1001 Nächten, die Hauptstadt der fatimischen und sudanischen Kalifen. Überall bricht der Stein, das Holz fault. Traumhaft reist man in einer vergangenen Stadt umher. Gespenster bewohnen sie, aber beleben sie nicht. Alles schließt. Nur die Cafés leuchten noch und die Raucher sitzen auf Palmbaumgestellen beim trüben Schimmer der in Öl schwimmenden Lichter. Sie hören irgendeiner langen, näselnd vorgetragenen Geschichte zu. Dann erhellen sich die Maschrabi, die seltsam gearbeiteten Holzgitter, die nach der Straße vorspringen. Der Schein, der aus diesen Fenstern dringt, genügt nicht, um den Weg zu zeigen, zumal wenn die Herdfeuer rings erlöschen. Man muss eine Laterne mitnehmen. Doch draußen trifft man nur noch Europäer und Soldatenrunden. Ich wusste nicht mehr, was ich zu dieser Stunde, 10 Uhr, noch in den Straßen beginnen sollte. Traurig legte ich mich nieder. So würde es nun täglich sein. Ich verzweifelte an den Freuden dieser entthronten Residenz.